Er war einen, vielleicht auch zwei Zoll weniger als 6 Fuß groß. Kräftig gebaut und kam geradewegs mit leicht geneigten Schultern auf einen zu, was an einen angreifenden Stier denken ließ. Captain, soll ich an Bord kommen? Ja. Er war von tadellosem Äußeren, blütenweiß gekleidet von Kopf bis Fuß. Und in den verschiedenen Häfen des Ostens, in denen er als Hafenagent von Schiffshändlern seinen Lebensunterhalt verdiente, war er sehr beliebt. Captain, unsere Karte. Ja, danke. Wir sehen uns an Land. Meine Empfehlung. Ja. Es gibt nichts unter der Sonne, worin ein Hafenagent eine Prüfung abzulegen hätte. Seine Tätigkeit besteht darin, unter Segel, Dampf oder im Ruderboot schneller als die anderen Hafenagenten zu jedem vor Anker gehenden Schiff zu fahren, dessen Kapitän zu begrüßen, ihm eine Karte aufzudrängen, die Geschäftskarte des Schiffshändlers, und ihn bei seinem ersten Besuch an Land unauffällig zu einem großen, höhlenartigen Laden zu lenken, welcher alles enthält, was an Bord gegessen und getrunken wird, wo man alles bekommt, um ein Schiff seetüchtig und schön zu machen. Und wo der Kapitän von dem Schiffshändler, den er nie zuvor gesehen hat, wie ein Bruder empfangen wird. Es ist ein schöner und humaner Beruf. Deshalb sind gute Hafenagenten rar. Jim hatte immer einen guten Verdienst und war beliebt. Für die Weißen im Küstenhandel und die Schiffskapitäne war er Jim. Einfach Jim. Nichts weiter. Er hatte natürlich noch einen anderen Namen, aber er war darauf bedacht, dass der nicht bekannt wurde. Wenn doch, verließ er den Hafen, in dem er sich gerade aufhielt, und begab sich an einen anderen Ort. Gewöhnlich weiter östlich. Er hielt sich an Seehäfen, weil er ein von der See verbannter Seemann war. Und so begegnete man ihm im Laufe der Jahre nacheinander in Bombay, in Kalkutta, in Rangoon, in Penang, in Batavia. Und auf jeder dieser Stationen war er einfach Jim. Später, als ihn die quälende Vorstellung des Unerträglichen für immer aus den Seehäfen fort von den Weißen und bis in den Urwald trieb, fügten die Malaien des Dschungels zu der einen Silbe seines Vornamens noch ein Wort hinzu. Sie nannten ihn Tuan Jim, was so viel heißt wie Lord Jim. Hörspiel nach Joseph Conrad. Aus dem Englischen von Fritz Lorch. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Komposition Felix Rösch. Teil 1. Er kam aus einem Pfarrhaus. Die kleine Kirche auf dem Hügel befand sich seit Generationen im Besitz der Familie. Doch Jim war einer von 5 Söhnen. Und als sich, nach einer leichten Ferienlektüre, seine Berufung zur See kundtat, wurde er sogleich auf ein Schulschiff für Offiziere der Handelsmarine geschickt. Er war allgemein beliebt. Er war Dritter in Navigation und Schlagmann im Ersten der Beiboote. Da er einen besonnenen Kopf und eine ausgezeichnete Konstitution hatte, war er in der Takelage sehr gewandt. Sein Platz war im Vortopp. Und oft blickte er von dort, mit der Verachtung eines Mannes, der dazu ausersehen ist, inmitten von Gefahren zu glänzen, auf die friedliche Schar der Dächer herab, die von der braunen Flut des Stroms durchschnitten wurde, während verstreut an den äußersten Rändern der Ebene ringsum die Fabrikschornsteine senkrecht und schlank wie Bleistifte vor dem rußigen Himmel aufstiegen und den Rauch wie Vulkane ausspien. Er sah die großen Schiffe auslaufen, sah die dunstige Pracht des Meeres mit der Hoffnung auf ein bewegtes Leben in der Welt der Abenteuer. Auf dem Unterdeck, in dem Gewirr von 200 Stimmen, vergaß er sich oft und bestand im Geiste Seeabenteuer. Er sah sich von sinkenden Schiffen Menschen retten. Von sinkenden Schiffen Menschen retten. Im Orkan. Die Masten kappen. Mit einer Leine. Durch die Brandung schwimmen. Oder als einsamer Schiffbrüchiger. Barfuß und halbnackt über bloßgelegte Riffe wandern. Er begegnete furchteinflößenden Inselvölkern, unterdrückte Meutereien auf hoher See und sprach verzweifelnden Männern Mut zu. Immer beispielhaft in seinem Pflichteifer und so unermüdlich wie ein Held in einem Buch. Was? Kollision! Was ist denn los? Was ist passiert? Komm mit! Er sprang auf. Von oben hörte man aufgeregtes Hasten und Rufen und als er durch die Luke geklettert war, blieb er stehen, wie betäubt. Vorsicht! Oh. Hey! Was ist das? Beiboot! Beiboot? Da. Ein Küstenfahrer hatte einen vor Anker liegenden Schoner gerammt. Er sah, wie das Beiboot, voll bemannt, schnell unter die Reling hinabsank. Schlag halten! Er beugte sich über die Reling. Wartet! Nimmt sich mit! Hey! So spät, mein Sohn! Der Kapitän hielt Jim zurück. Ich wollte auch helfen. Mehr Glück das nächste Mal. Es wird dich lehren, flink zu sein. Als das Boot tanzend zurückkam, halb mit Wasser vollgelaufen und mit zwei erschöpften Männern an Bord, wurde es mit einem schrillen Hurra begrüßt. Jim brütete an diesem Abend abseits, während der Bugmann des Beiboots, ein Junge mit mädchenhaftem Gesicht und großen grauen Augen, der Held des Zwischendecks war. Ich sah nur, wie sein Kopf auftauchte und ich stieß meinen Bootshaken ins Wasser. Er blieb in seiner Hose hängen und ich wäre fast mit über Bord gegangen. Doch der alte Simmons ließ die Ruderpinne los und packte mich am Bein, dass das Boot fast mitgekentert wäre. Der alte Simmons fluchte auf mich die ganze Zeit, während er mein Bein festhielt. Aber das war nur seine Art zu sagen, dass ich den Bootshaken nicht loslassen soll. Als wir den Großen mit dem Bart reinzogen, stöhnte er: Oh, mein Bein, mein Bein! Stellt euch vor, so ein großer Kerl wird ohnmächtig, wie ein Mädchen. Nach zweijähriger Ausbildung ging Jim zur See. Und beim Eintritt in die Regionen, die seiner Fantasie so vertraut waren, fand er sie in der Realität erstaunlich arm an Abenteuern. Er war zuverlässig, folgsam, besaß eine gründliche Kenntnis seiner Pflichten und zu gegebener Zeit wurde er in noch sehr jungen Jahren erster Offizier eines sehr anständigen Schiffes, ohne je von solchen Ereignissen des Meeres auf die Probe gestellt worden zu sein, die den inneren Wert eines Mannes offenbaren, die Signatur seines Charakters, die Stärke seines Willens. Nur ein einziges Mal bekam er während dieser ganzen Zeit den Zorn des Meeres zu spüren. Jim, der zu Beginn einer Woche, von der sein schottischer Kapitän später zu sagen pflegte, »Mann, ist mir ein vollkommenes Rätsel, wie wir da durchgekommen sind«, von einer herabfallenden Spiere dienstunfähig gemacht worden war, verbrachte viele Tage ausgestreckt auf dem Krankenlager, benommen, zerschlagen, hoffnungslos. Er lag geschient inmitten eines kleinen Trümmerfeldes und war insgeheim froh, nicht an Deck zu müssen. Dann wurde das Wetter wieder schön, aber Jims Zustand besserte sich nicht und als das Schiff an den Hafen des Ostens anlief, musste er in ein Krankenhaus. Seine Genesung zögerte sich hinaus und er wurde zurückgelassen. Das Krankenhaus stand auf einem Hügel und eine sanfte Brise brachte die Weichheit des Himmels in das kahle Zimmer, die Müdigkeit der Erde, den betörenden Atem der Wasser des Ostens. Sobald Jim ohne Stock gehen konnte, stieg er in die Stadt hinunter, um sich nach einer Gelegenheit für seine Heimreise umzusehen. Gerade damals bot sich nichts. Während der Wartezeit schloss er sich ganz natürlich seinen Berufsgenossen im Hafen an. Diese waren von zweierlei Art. Einige, gering an Zahl und nur selten dort zu sehen, hatten sich eine ungebrochene Energie, das Temperament von Freibeutern und die Augen von Träumern bewahrt. Die Mehrheit jedoch bestand aus Männern, die wie er durch irgendeinen Zufall dorthin verschlagen und als Offiziere von Küstenfahrern hängen geblieben waren. Ihnen grauste jetzt vor dem Dienst in der Heimat mit seinen härteren Bedingungen, seiner strengeren Pflichtauffassung und vor den Zufällen der stürmischen Weltmeere. Sie waren auf den ewigen Frieden des östlichen Himmels und Meeres eingestellt. Sie liebten kurze Fahrten, gute Deckstühle, große einheimische Mannschaften und die Auszeichnung, ein Weißer zu sein. Sie redeten ewig vom Wechsel des Glücks, wie der so und so den Befehl über ein Schiff vor der chinesischen Küste bekommen, eine aussichtsreiche Sache, wie jener eine bequeme Stellung irgendwo in Japan hatte, wie dieser es sich in der siamesischen Flotte wohl sein ließ. Und nach faszinierte Jim der Anblick dieser Männer, denen es bei einem so geringen Aufwand an Gefahr und Mühe anscheinend so gut ging. Und plötzlich übernahm er den Posten des ersten Offiziers auf der Patna. Die Patna war ein riesiger Dampfer, alt und schlimmer von Rost zerfressen als ein ausgedehnter Wassertank. Sie gehörte einem Chinesen, war von einem Araber geschartert und stand unter dem Befehl eines abtrünnig gewordenen Neu-Süd-Wales-Deutschen mit purpurroter Nase und rotem Schnurrbart. Nachdem die Patna gestrichen worden war, wurden, während sie längsseits einer hölzernen Mole unter Dampf lag, ungefähr 800 Pilger auf ihr Deck getrieben. Sie fluteten über drei Fallrebs an Bord, getrieben vom Glauben und der Hoffnung auf das Paradies. Breiteten sich über die ganze Fläche des Decks aus, strömten über in die gähnenden Luken und füllten die inneren Winkel des Schiffes. Wie Wasser eine Zisterne füllt, wie Wasser, das in alle Ecken und Ritzen läuft, wie Wasser, das lautlos bis zum Rand steigt. 800 Männer und Frauen mit Glauben und Hoffnungen. Sie kamen von einsamen Hütten in der Wildnis, von volkreichen Kampongs, von Dörfern am Meer. Dem Ruf einer Idee folgend hatten sie ihre Wälder verlassen, ihre Lichtungen, den Schutz ihrer Herrscher, ihren Wohlstand, ihre Armut, den Ort ihrer Jugend und die Gräber ihrer Väter. Sie kamen bedeckt mit Staub, mit Schweiß, mit Schmutz, in Lumpen. Sehen Sie sich das Spielzeug an! Ach. Dann machte die Partner die Leinen los und legte vom Kai ab. Der Dampfer zog in der Abenddämmerung schwerfällig durch das stille Wasser der Meerenge, durchquerte die Bucht und hielt geraden Kurs auf das Rote Meer zu. Eine wundersame Stille erfüllte die Welt und die Sterne schienen mit der heiteren Gelassenheit ihrer Strahlen die Beteuerung ewiger Sicherheit über die Erde auszugießen. Jim auf der Brücke war durchdrungen von der tiefen Gewissheit unbegrenzter Geborgenheit und Ruhe, die von dem stillen Anblick der Natur abzulesen war. Unter dem Sonnensegel, der Klugheit der Weißen ausgeliefert und ihrem Mut, vertrauend auf die Kraft ihres Unglaubens und das Eisengehäuse ihres Dampfschiffes, schliefen die Pilger eines gebieterischen Glaubens auf Matten, auf Decken, auf den nackten Planken, auf jedem Deck, in allen Winkeln, eingewickelt in farbige Tücher, ihr Haupt auf kleine Bündel gebettet und das Gesicht in ihren Armen vergraben. Die Männer, die Frauen, die Kinder, die Alten neben den Jungen, die Hinfälligen neben den Rüstigen. Jim ging zwischen Backbord und Steuerbord auf und ab. Zweimal Laien, schweigsam und fast reglos, steuerten. Einer auf jeder Seite des Rades. Wie stetig es fährt. Jim warf einen Blick auf den Kompass, warf einen Blick auf den Horizont. Na, nicht einschlafen, Jim. Captain, ich, Deine Wache ist eh gleich rum. Sein Kapitän war geräuschlos heraufgekommen. Im Schlafanzug und mit weit offenstehender Jacke. Mit rot angelaufenem Gesicht beugte er sich über die Seekarte und kratzte sich die Brust. Was ist denn drei Teufelsnamen? Es ist gar kein Ausdruck für das Zeichen. Na und? Was bist du denn hier oben? Ab in den Maschinenraum. Die Seeleute hier oben habt's gut. Da weiß keiner, wozu ihr eigentlich von Nutzen seid. Es sind ja ohnehin wir armen Ingenieure, die dafür sorgen, dass das Schiff sich vorwärts bewegt. Das könnten wir dann eigentlich auch gleich machen. Ach, halt's Maul. Oh ja, Maul halten. Wenn was schief geht, dann müssen wir herhalten. Ich war, bin ja schon halb durchgebraten. Aber immerhin muss ich mir jetzt keine Sorgen wegen meiner Sünden machen. In den letzten drei Tagen habe ich ein anständiges Training für den Ort durchgemacht, an den die bösen Buben kommen, wenn sie sterben. Ey Gott, das habe ich. Außerdem hat mich der verfluchte Krach da unten halb taub gemacht. Diese verdammte, zusammengeflickte, schwitzende Schrottkiste rattert, knattert und kreischt wie eine alte Ankerwinde. Ich weiß ja selber nicht, warum ich Tag und Nacht auf dieser Schutthalde mein Leben aufs Spiel setze. Ich bin wohl schon als Draufgänger auf die Welt gekommen. Mann, ich... Wo hast du den Schnaps her? Den Schnaps? Von Ihnen bestimmt nicht, Captain. Dafür sind Sie zu geizig, oder? Sie würden einen Kerl lieber krepieren lassen, als ihm einen Tropfen zu trinken zu geben. Das nennt die Deutschen dann Sparsamkeit. Der erste Ingenieur hat mir einen Schluck gegeben. Der gute alte Ingenieur. Aber den alten Schwindler aus seiner Koje holen, das schafft heute nicht mal mehr ein 5-Tonnen-Kran. Jetzt Maul, du besoffenes Schwein. Wer ist hier besoffen? Ich? Nein. Nein, Captain. Wie kommen Sie darauf? Das Zeug muss erst noch erfunden werden, das mich betrunken macht. Ich denke gar nicht daran, mich von der Brücke zu scheren. Wo soll ich denn sonst Luft schnappen in so einer Nacht? Auf Deck vielleicht? Zwischen dem Gesindel da? Vermutlich, nicht wahr? Ich fürchte mich kein bisschen vor Ihnen, Captain. Halt endlich dein Maul! Ich weiß gar nicht, was Furcht ist. Ich scheue mich nicht, die ganze verflixte Arbeit in diesem alten Kahn zu tun, bei Gott. Sie können verdammt froh sein, dass es Leute wie mich auf der Welt gibt, die nicht um ihr Leben bangen. Denn wo wären sie sonst? Sie und dieser alte Kasten mit Platten dünn wie Packpapier. Sehr schön für Sie. Sie schlagen immer noch Kapital heraus, so oder so. Aber ich? Was bekomme ich? Er ließ die Reling los und machte große Gesten, als wollte er Größe und Ausmaß seines Wertes in die Luft schreiben. Lief auf Zehenspitzen hin und her, um seinen Äußerungen größeren Nachdruck zu verleihen. Und plötzlich schlug er der Länge nach hin, als wäre er hinterrücks von einem Keulenschlag getroffen worden. Was? Captain, ich glaube... Mal halten! Jim und der Kapitän taumelten wie auf Befehl gemeinsam nach vorn und blickten erschrocken auf den ungetrübten Meeresspiegel. Dann sahen sie zu den Sternen auf. Was war geschehen? War die Erde in ihrem Lauf gehemmt worden? Ein leises, fernes Donnern, kaum mehr als ein Zittern, glitt langsam vorüber. Das Schiff bebte. Was war das? Was ist das? Dieses Beben. Woher soll ich das wissen? Du Idiot. Die Augen der beiden Malaien am Steuerrad blitzten zu den Weißen hinüber. Aber ihre dunklen Hände hielten die Spaken fest umschlossen. Der schmale Rumpf, der seinen Kurs fortsetzte, schien sich nach und nach in seiner ganzen Länge um einige Zentimeter zu heben. Gleichsam, als wäre er geschmeidig geworden, und senkte sich dann wieder, um in seinem Geschäft fortzufahren, das darin bestand, den Meeresspiegel zu durchpflügen. Das Beben hörte auf. Das leise Donnern verstummte, als hätte das Schiff einen schmalen Streifen zitternden Wassers und summender Luft gekreuzt. Etwa einen Monat später, als Jim in Beantwortung einiger eindeutiger Fragen versuchte, diese Begebenheit wahrheitsgetreu zu schildern, sagte er: Was immer es gewesen sein mochte, das Schiff glitt so leicht darüber wie eine Schlange über einen Stock. Das Verhör wurde im Polizeigerichtsgebäude eines fernöstlichen Hafens geführt. Nachdem Sie zu dem Schluss gekommen waren, dass Sie mit etwas unter der Wasseroberfläche dahintreibendem zusammengestoßen waren, sagen wir mit einem vollgelaufenen Wrack, wurden sie von ihrem Kapitän nach vorne geschickt, um festzustellen, ob ein Schaden entstanden war. Hielten sie das bei der Gewalt des Zusammenpralls für wahrscheinlich? Ich wurde nicht geschickt. Ich erhielt Befehl, niemanden zu rufen und keinen Lärm zu machen, damit keine Panik ausbricht. Mir schien diese Vorsichtsmaßnahme vernünftig. Ich nahm eine der Lampen, die unter dem Sonnensegel hing, und ging nach vorn. Als ich die Vorpeak-Luke öffnete, hörte ich es darin plätschern. Ich ließ die Lampe die ganze Leinenlänge hinab und sah, dass die Vorpeak schon mehr als zur Hälfte vollgelaufen war. Da wusste ich, dass ein großes Leck unterhalb der Wasserlinie sein musste. Ja. Ich wusste, dass es in dem Schiff kein anderes Schott als das Kollisionsschott gab, welches die Vorpeak vom vorderen Laderaum trennt. Ich ging zurück, um dem Captain Meldung zu machen. Ich stieß auf den zweiten Ingenieur, der sich gerade am Fuß der Brückentreppe aufrichtete. Er schien wie betäubt und sagte zu mir, er glaube, sein linker Arm sei gebrochen. Während ich mich vorne aufgehalten hatte, war er heruntergeklettert und auf der obersten Stufe ausgeglitten. Er rief, mein Gott, das morsche Schott wird im Nu nachgeben, und der alte Pott säuft ab wie ein Klumpen Blei. Er schob mich mit seinem rechten Arm zur Seite, rannte vor mir die Treppe hinauf und brüllte im Laufen. Ich folgte ihm. Ich kam gerade rechtzeitig oben an, um zu sehen, wie sich der Captain auf ihn stürzte und ihm einen Schlag versetzte, der ihn zu Boden streckte. Gehen Sie nicht runter, statt hier an Deck Lärm zu schlagen. Er stand über ihn gebeugt und redete wütend, aber ziemlich leise auf ihn ein. Stehen Sie auf! Ich glaube, er fragte ihn, warum zum Teufel er nicht hinunterginge und die Maschine abstellte, anstatt auf Deck Lärm zu schlagen. Ich hörte, wie er sagte, stehen Sie auf, Marsch, rennen Sie. Er fluchte auch. Der Ingenieur glitt die Steuerbordtreppe hinunter, er jammerte, während er rannte. Der Captain ging noch immer auf der Brücke hin und her, er wirkte recht ruhig. Nun stolperte er des Öfteren, er murmelte vor sich hin und ich konnte lediglich einige Worte wie verfluchter Dampf und höllischer Dampf hören, irgendwas mit Dampf. Ich dachte. Eine Frage zur Sache schnitt Jim das Wort ab, wie ein stechender Schmerz. Er kam gerade zum Eigentlichen und gerade da wurde er brutal unterbrochen und musste mit Ja oder Nein antworten. Er antwortete, ja, das tat ich. Jims Blicke blieben auf einem Weißen liegen, der abseits von den anderen saß, mit einem zerfurchten und ernsten Gesicht, doch mit besonnenen Augen, die interessiert und klar geradeaus blickten. Jim beantwortete eine weitere Frage und war versucht auszurufen, was soll das alles, was soll's? Er begegnete den Augen des Weißen. Der Blick, der auf ihm ruhte, war nicht das gebannte Starren der anderen. Dieser Mann da schien sich der hoffnungslosen Schwierigkeiten bewusst zu sein, in denen er sich befand. Und später, in fernen Ländern, zeigte sich Marlowe oftmals bereit, Jims zu gedenken. Ausführlich und in allen Einzelheiten. Ein hoch aufgeschossener Breitschulter. Es mochte nach dem Abendessen sein. Auf einer Veranda, die von Blattwerk umwuchert, von Blüten gekrönt wurde. Das war mein in der tiefen, mit den Lichtpunkten glühender Zigarren durchsetzten späten Dämmerung. Neugierde. Die länglichen Schatten der Rohrstühle beherbergten schweigsame Zuhörer. Ich beobachtete den Jüngling. Dann und wann bewegte sich plötzlich einer der kleinen roten Glutpunkte und breitete sein Licht über die Finger einer lässigen Hand, über Teile eines entspannten Gesichts aus, oder warf ein rotes Glimmen in ein paar nachdenkliche Augen. Er war einer von uns. Und mit dem ersten ausgesprochenen Wort wurde Marlows Körper, der sich bequem in seinem Sessel ausgestreckt hatte, still. Als wäre sein Geist beschwingt den Weg durch die Zeiten zurückgeeilt und spräche mit seinen Lippen aus der Vergangenheit. Oh ja, ich nahm an diesem Verhör teil. Sie müssen wissen, dass jeder, der irgendwie mit dem Meer zu tun hatte, dort war. Denn die Affäre war schon seit Tagen Stadtgespräch. Sie konnten im Hafenamt davon hören, bei jedem Schiffsmakler, von Weißen, Einheimischen, Mischlingen, ja sogar von den Bootsleuten, die halbnackt auf den Steinstufen hockten. Wahrhaftig. Das ging 14 Tage oder länger, als ich eines schönen Morgens 4 Männer erblickte, die über den Kai auf mich zukamen. Ich überlegte eine Weile und plötzlich schrie es in mir auf. das sind sie. Kein Zweifel. Ich erkannte den lustigen Kapitän der Patna auf den ersten Blick. Der dickste Mann im ganzen Tropengürtel. Er ließ mich an ein dressiertes Elefantenbaby denken, das auf den Hinterbeinen geht. Er watschelte in 3 Fuß Entfernung an mir vorüber und stürmte die Treppe zum Hafenamt hinauf, wo er auf den Heuerbars Archie Ruthwell traf. Kann ich Ihnen helfen? Entschuldigen Sie. Ich möchte einen Bericht zu Protokoll geben. Es sind offenbar Unwahrheiten in Umlauf gekommen, was das Schicksal eines Schiffes angeht. Ich möchte diese Angelegenheit klarstellen. Also, genau genommen geht es um ein Schiff namens Patna. Halt, halt, halt, halt! Ich kann Sie nicht anhören! Sie müssen zum Hafendirektor. Ich kann Sie unmöglich anhören. Was ist denn? Captain Elliot ist der Mann, den Sie suchen. Diese Tür, bitte! Diese Tür! Hören Sie! Der Captain der Patna, Sir! Treten Sie ein, Captain! Treten Sie ein! Archie Ruthwell erklärte, es sei ihm zumute gewesen, als habe er einem hungrigen Löwen einen Menschen vorgeworfen. Der Lärm war zweifellos gewaltig. Der alte Elliot hatte ein reiches Vokabular und konnte brüllen und kümmerte sich nicht darum, wen er vor sich hatte. An diesem Morgen verspeiste er jedoch den Kapitän der Patna nicht, sondern zerkaute ihn sozusagen zu kleinen Stücken und spie ihn wieder aus. So sah ich, wie sein monströser Leib nach sehr kurzer Zeit hastig wieder herabkam und auf der Freitreppe anhielt. Er biss sich auf den Daumen und nach einer Weile warf er mir einen ärgerlichen Seitenblick zu. Die 3 anderen Burschen, die mit ihm an Land gekommen waren, standen in einiger Entfernung in einer kleinen Gruppe beisammen und warteten. Da war ein bleichgesichtiger kleiner Kerl, der den Arm in einer Schlinge trug, und ein langes Individuum mit hängendem grauen Schnurrbart, der sich mit einer Miene dreister Tölpelhaftigkeit umschaute. Der dritte war ein hoch aufgeschossener, breitschultriger Junge, der, die Hände in den Hosentaschen, den beiden anderen, die sich ernsthaft miteinander zu unterhalten schienen, den Rücken zukehrte. Der junge Kerl rührte sich nicht, bewegte nicht einmal den Kopf und starrte einfach in die Sonne. Das war mein erstes Bild von Jim. Er sah so unbeteiligt und unnahbar aus, wie nur die Jugend aussehen kann. Der Kapitän der Patna sagte zu mir: Der alte verrückte Schurke da oben nannte mich einen Hund. Wirklich? Ja doch. Verfluchte Scheiße! Pah! Der Pazifik ist groß, mein Freund. Ihr verdammten Engländer könnt machen, was ihr wollt. Hm. Ich weiß, wo Platz für einen Mann wie mich ist. Ich bin bekannt in Apia, in Honolulu, in... Neugierde hielt mich fest. Ah, ihr Engländer, ich beobachtete den Jüngling dort. Mir gefiel sein Aussehen. Auch nicht besser als andere Leute. Er war von der rechten Sorte. Er war einer von uns. Ich hätte dem jungen Kerl auf den ersten Blick das Deck anvertraut und hätte mich ruhig schlafen gelegt. Ich bin im Land geboren bin. Nehmt doch mein Patent. Die beiden anderen Taugenichtse erblickten ihren Kapitän und kamen langsam auf uns zu. Ich will amerikanischer Staatsbürger werden. Ich sah, dass der eine einen gebrochenen Arm hatte. Und was das lange Individuum betraf, so war es der erste Ingenieur. Der Kapitän erblickte die beiden, öffnete den Mund, um sie anzureden. Dann schien ihm ein Gedanke zu kommen. Seine wulstigen, purpurroten Lippen schlossen sich wieder und er watschelte unverzüglich zu einer Gabi. Los! Ja, wohin? Ins Meer vielleicht? Heilung! Losfahren! Ja, ja, ist ja gut! Los! Los! Captain! Hören Sie! So, hören Sie doch! Wo will er denn hin? Keine Ahnung. Wohin? Nach Apia? Nach Honolulu? Ich weiß von niemandem, der ihm je wieder begegnete. Im nächsten Moment erschien der Heuerbars Archie Ruthwell, den Elliot ausgesandt hatte, um sich der übrigen Crew der Patna anzunehmen und wurde sogleich in einen hitzigen Streit mit dem Kerl verwickelt, der seinen Arm in der Schlinge trug. Lass mich nicht herumkommandieren! Ich nicht! Ich lass mich nicht durch einen Haufen Lügen von einem frechen, kleinen englischen Federfuchs habange machen! Ich lass mich nicht ins Boxhorn jagen von sowas. Ich ging, ohne das Ende abzuwarten. Meine Geschichte war es. Aber der Zufall wollte es, dass ich zu dieser Zeit einen Mann im Hospital liegen hatte. Und als ich am Tag vor der Eröffnung der Untersuchung dorthin ging, um mich nach ihm zu erkundigen, sah ich auf der Station für Weiße diesen Knirps, der sich mit geschientem Arm auf seinem Rücken hin und her warf. Zu meiner großen Verwunderung hatte auch der erste Ingenieur, das lange Individuum mit dem hängenden grauen Schnurrbart, den Weg dorthin gefunden. Ich erinnerte mich, dass er sich während des Streits davongeschlichen hatte. Anscheinend war er kein Fremder im Hafen und fand in seinem Jammer den direkten Weg zu Marianis Billardsaal und Schnapskneipe in der Nähe des Bazars. Mariani küsste förmlich den Boden vor seinen Füßen und schloss ihn mit einem Vorrat an Flaschen in einem Zimmer im Obergeschoss seiner berüchtigten Spelunke ein. Das ging bis zum Abend des dritten Tages so weiter, als sich der erste Ingenieur, nachdem er einige grässliche Schreie ausgestoßen hatte, gezwungen sah, vor einer Legion Tausendfüßler die Flucht zu ergreifen. Die Polizei las ihn am frühen Morgen von einem Müllhaufen auf. Partner? Ganz recht. Ich bin ein alter Hase. Ich sah, wie sie unterging. Sie war voller Reptilien. Wie bitte? Sie holten mich während der mittleren Wache aus meiner Koje. Ruhe da hinten. Nur meine Augen waren scharf genug, um es zu sehen. Aufhören. Ich bin bekannt für meine scharfen Augen. Aha. Deshalb riefen sie mich. Keiner von ihnen war flink genug, um zu sehen, dass sie unterging. Aber sie sahen immerhin, dass sie schon verloren war und schrie etwa so. Aufhören! Sie wollen mir wohl nicht glauben? Doch, doch, doch. Ich sage Ihnen, es gibt nicht noch einmal solche Augen wie die meinen diesseits des Persischen Golfes. Sehen Sie unter meinem Bett. Ja, wenn Sie meinen. Hä? Was sehen Sie? Nichts. Da haben Sie es. Aber wenn ich nachschauen würde, könnte ich etwas sehen. Millionen rosa-roter Kröten. Millionen rosa-roter Kröten. Das Schiff war voll von ihnen. Man muss auf sie aufpassen, wissen Sie? Bloß ich wieder mit seinem Geplärr anfangen. Ja, doch. Das Schiff war voll von ihnen, verstehen Sie? Und wir mussten uns ganz im Geheimen davon machen. Alle rosa, groß wie Doggen, mit einem Auge mitten auf der Stirn und Klauen rings um ihre hässlichen Mäuler. Psst, psst, psst. Was tun Sie jetzt da unten? Moment. Sachte. Sie schlafen alle. Ich bin ein alter Hase. Ich kenne dieses Viehzeug. Schlagen Sie der Ersten, die sich rührt, den Schädel ein. Ah, es sind zu viele und das Schiff wird nicht länger als 10 Minuten schwimmen. Beeilt euch! Sie sind alle wach. Millionen! Sie trampeln mich nieder. Wartet! Ruhe. Wartet doch! Ich schlage sie in Haufen tot wie Fliegen! Aufhören. Wartet doch! Hilfe! Nein! Hilfe!